16. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Weihnachten im Gebirg. Von Arthur Achleitner. Grad damisch viel Schnee hat's die letzten Tag runtergeworfen. Die Flankerln, in Klammern, Flocken, waren grad nicht so groß wie die Suppenteller im Pfarrhof, aber recht viel kleiner waren sie auch nicht. Und grad fleißig war der Peter mit dem Ausbeuteln der Himmelsbettdecke. Und darum hat's so damisch geschnieben, in Klammern geschneit. Im Dorf, wo wegen dem Respekt vor dem Pfarrer der Schnee etwas von der Straße zur Seite geschoben wird, bei welcher Arbeit sich aber noch kein Bauer eine Hand verrenkt hat, kann man allenfalls noch weiterkommen. Aber gleich die Leiten hinauf, wo im Sommer spärlich genug Hafer wächst, und dann bis zum Holz, da kann einer bloß mit Schneereifen hinauf, und selbst da ist er vor dem Einbrechen nicht sicher. Wer nicht hinauf muss, bleibt hübsch bei Kunkel und Spinnrad herunter, aber der Gürgel, in Klammern Georg, hat müssen. 4 Tage hat es damisch geschnieben. Da hat der Jagdleiter den Gürgel hinterm Ofen hervorholen lassen und ihn zum Wildfüttern in die Perganschen geschickt. Das ist ein böser Weg um diese Jahreszeit. Selbst im Hochsommer, wenn sich von der Enz weg einige Edelweißbrocker ins Seewichtal verirren, verlangt der Steig vom Spindeleck aufwärts zur Almhütte Perganschen am Hüttensee unter der majestätischen Hochwildstelle rüstige Arbeit, ausdauernde Knie und ausdauernde Lungen. Aber jetzt, wo auf den Riegeln der Schnee metertief liegt und man bis an die Arme einsinkt, wenn man den Weg erst treten muss, jetzt ist es eine Leistung, die bloß ein Bürgler fertigbringt, wenn er muss. Also der Gürgel ist mit Salz und dem Sack voll Mehl fort. Unten im letzten Häusel hat er noch geschwind zugesprochen, weil sein Dirndl, die Annemirl, in Klammern Annemarie, doch wissen muss, dass er fort auf die Perganche muss. Recht war's dem Dirndl grad nicht, aber was kannst machen? Auf den heiligen Abend ist der Spatlings, in Klammern spätestens, doch wieder da. Ein langmächtiger Kuss und der Gürgel wartet mit seinen Bundschuhen, über die der Bursch Schneestrümpfe gezogen hat, pfadlos durch den tiefen Schnee aufwärts. Ein gefährlicher Weg, aber er muss gemacht werden. 4 scharfe Stund im Sommer. Jetzt um Weihnachten werden es 8. Wenn stürmt oder weht, kommt der Gürgel erst im Langs, in Klammern Frühling, wieder. Aber als toter Mann wieder heim ins Dorf. Es ist ja nicht wegen der Gams, die auch ihre Äsung brauchen, die aber doch durchkommen, wenn sie nicht von den Lahnen, in Klammern Lawinen, erwischt und verschüttet werden. Hauptsächlich gilt die Fürsorge den armen Rehen und dem Hochwild, das eingehen muss, wenn der Jager hier nicht hilft, nachdem der furchtbare Schnee alles eingeschneit hat im feldverlassenen Hochtale. Vom Wildheu in der Nähe der Perganschen wird nimmer viel da sein, also muss aus der Keuschen, Klammern Hütte, neuer Vorrat herausgegeben werden. Und wenn der Gürgel nett bald dazu macht, dann türmt sich die mächtige Schneemauer immer höher auf, der Zugang ins Hochtal wird versperrt, und's Hochwild ist lebendig begraben. Das alles denkt der Gürgel während des Marsches, und vor Aufregung und Anstrengung schwitzt der Bursch, dass ihm das Wasser von der Stirn rinnt. Und die Augen flimmern ihm, weil der Schnee so viel blendet, wiewohl es bereits anfängt, dumper, in Klammern dunkel, zu werden. Und drüben im Westen, da hängen gar so schwarze Wolken, und schwarz steigen auch die Nebel von der Enz herauf. Darf sich bloß noch der Wind drehen, dann gute Nacht, schöne Bäuerin. Der Gürgel schiebt, so schnell es mit den Schneereifen geht, vorwärts. Brausend stürzt der Wasserfall zu Tale, dem zur Seite der Gürgel das Hochtal ansteigt. Brausend hebt aber auch schon der Wind an, dass sich die Föhren und Fichten ächzend biegen, erst in kurzen Stößen, dann aber in entfesselter Wut, und dazu wirbeln schwere Flocken hinein und wahre Schneewellen treiben vor dem Wind. Nichts wie Schnee, die furchtbaren Felswände weiß überzogen und vereist, Schnee im Tale so hoch, dass kaum mehr die Baumwipfel hervorlugen. Der Gürgel hat die Höhe und damit die Talsohle erreicht. Jetzt noch ein Halbstünder, dann ist er in der Perganschen. Hoffentlich steht die Sennhütte noch. Das Weitere findet sich dann schon. Gürgel kommt schwer keuchend an die Riegelwendung. Krautsakra! Wo ist denn die Hütten? Wo der See? nicht zu sehen im Dämmerlicht als eine ungeheure Schneewüste. Dem Gürgel bricht der Angstschweiß aus allen Poren. Findet er die Hütte nicht oder liegt sie unter einer Lana, dann ist er verloren. Wie aber suchen in der zunehmenden Finsternis, im furchtbaren Schneesturm, der ungeheure Schneemassen unermüdlich in das schmale Hochtal wirft? Nur so viel kann er sich orientieren, dass er sich rechts an die Steilabstürze halten muss. Ein fürchterliches Wandern auf jungem, nicht tragfähigem Schnee, bei jedem Schritt trotz der großen Reifen bis an die Achseln einsinkend. Und keine Rettung vor Augen, ja fast den sichern Tod. Herrgott, wär er doch daheim geblieben. Das Anna Mirl hat ganz recht gehabt mit dem Schneesturm bei wendendem Wind. Jetzt kriegt's Hochwild nichts und der Gürgel geht auch drauf. Plötzlich stutzt der todesmatte Gürgel. Trotz der Finsternis und des Schneegestöbers erblickt der Bursch etwa einen Büchsenschuss vorn am kleinen, schwer verschneiten Gehölz hin und her huschende Gestalten. Das ist's hungernde Wild, denkt der Gürgel, und mit Aufgebot der letzten Kraft schleppt er sich hinüber. Kann die Hütten auch nimmer weit sein, und das Rudel flüchtet gar nicht. Es wittert im Nahen den Menschen den Retter, der Elsung bringt in die fürchterliche Schneewüste. Der Bock hebt den Grind und sichert dem Jager Boam entgegen, der jetzt nur noch wenige Schritte vom Rudel entfernt ist. Grad will der Gürgel über den Paarzwachen, in Klammern Teigweichen, Schnee, da stoßt der Bürsch mit den Reifen an, die Schneemauer vor ihm bietet Widerstand. Herrgott, es ist die Berkantschenhütten, bis hoch hinauf verschneit, aber doch noch so viel schneefrei, dass der Gürgel hinein kann. Jessas, des Glück! Eine Zeit lang muss der Gürgel freilich rumsuchen, bis er Schloss findet und den Schnee wegbringt von der Tür, aber dann, oh unsäglich wohliges Gefühl, kann er hinein in die halb verschneite Almhütte. Rasch die Reifen von den Füßen, den Schnee aus den Haaren geschüttelt, dann packt der Gürgel, wozu ihn sein Jagerherz antreibt, mit beiden Armen einen Bund Wildheu und schleppt die Äsung vor die Hütte, auf welches das Wild losstürzt, wie wenn es darauf gewartet hätte. Dann tappt der Gürgel nach dem Spreißelholz, mit Zünder und Schwamm entfacht, prasselt gar bald ein behagliches Feuer am offenen Herd. Den Stall, der im Sommer das Almvieh bei groben Unwettern beherbergt, öffnet der Gürgel dann auf der vom Wind geschützten Seite für sein Wild. Der Sturm aber braust fort und stetig wirbelt es vom bleigrauen Himmel. Der Wind hat sich gelegt, aber es schneit fort, ruhig, stetig, lautlos. Immer höher wächst die Schneemauer empor, sie hat alles abgeschlossen, den Gürgel in der Almhütte mit einbegriffen. Eingeschneit, Gott weiß wie lang. Ein wahres Glück ist, dass die Perganschenhütte auch als Jagdunterstand benutzt wird, weshalb im Rauchfang gesächtes Hirsch- und Gamsfleisch hängt. Und im Kastel neben dem Herd Konserven für den Jagdherrn aufbewahrt sind. Vorm Verhungern ist der Gürgel einstweilen geschützt und vorm Erfrieren auch, denn auf Etli, in Klammern etliche, 14 Tag reicht das Holz in der Hütten auch. Aber wie wieder hinauskommen aus dem Schneegefängnis? Nach dem Gürgel seiner Berechnung muss heute der heilige Abend sein, also 3 Tag ist er schon eingeschneit. Von der Hütten wird nicht mehr viel zu sehen sein. Dass die nicht völlig begraben ist, macht bloß der erwärmte Kamin, den der Jagdherr voriges Jahr hat einrichten lassen, weil ihn der Hüttenrauch beim Kochen immer so arg in die Augen bissen hat. Dieser Kamin ist jetzt dem Gürgel sein Glück. Er schmilzt den Schnee oben weg und kann daher der Rauch ungehindert ins Freie. Recht licht ist es in der Stuben mit den verschneiten Guckern freilich nicht, aber warm. Wenn nur keine Lahnen abgehen und die Hütten mitnehmen oder eindrucken, sonst wär's für einen Gebürgler schon zum Aushalten. Und dabei hat der Gürgel Zeit genug zum Nachdenken. So viel denkt hat er schon langmächtig nimmer. Heiliger Abend ist heut. Gegen Mitternacht kommen die Bauern von den Gehöften und Keuschen runter mit den rot auflodernden Kienspänen in der Faust. Und wenn sie abfahren auf den unförmigen Brettelhachi, in Klammern Schlitten, dann ist es, als fahre ein Funkenregen über den Schnee herab und von allen Seiten wimmeln Johannikäfern gleich die Lichter durch die Nacht der Kirche im Dorfe zu. Und dazwischen tuscht es, weil die Gscherten, in Klammern Spottname für die kurzgeschorenen, glattrasierten Bauern, das Schießen nicht lassen können. Und dann predigt der Pfarrer von der Geburt des Heilandes und vom Kirchenchor trompetet es und der Schulmeister singt »Ehre sei Gott in der Höhe«. Die Anna Mill hat heuer keinen Begleiter zur Christmette. Ihr Gürgel sitzt als Schneegefangener in der Pergantschen und kann Trübsal pfeifen. Am End geht sie, weil der Gürgel nicht kommt, gar mit einem anderen in die Metten. Kruzi Türken! Wie der Gürgel am dritten Tag nicht heimkam, befiehlt die Anna Mill in dem letzten Häusel heraußen vom Dorf eine Heidenangst. »Der Gürgel kommt nimmer«, jammert die sie eine Zeit lang. Dann aber fasste das Dirndl sich und beschloss, Hilfe aufzubieten für den Hochzeiter. »Wär nett übel, wenn ihr der Hochzeiter vor der Nase weggenommen würde, jetzt, wo nur noch ein paar Wochen auf den Fasching hin sind.« Also der Jagdleiter ist einverstanden, dass sie mit zwei anderen Jagern auf die Suche geht. Über Nacht hat es gefroren. Der Christtag brachte starke Kälte und eine feste Schneedecke. Schon wie der Frühmesse anhob zu beten, stiegen die Jager mit der Anna Mill noch völlig im Finstern an und gegen Abend waren sie im grässlich verschneiten Hochtal. Die Pergantschenhütte fanden sie lange nicht, bis ein leichter Rauch sie verriet. Der Gürgel ward ausgegraben wie ein Dachs und selig umarmten sich die Liebsleute. Eine Nacht noch musste Gürgel Gefangener bleiben, mit ihm aber seine Kollegen und sein Madel, und weil sie die Hauptsach, den Enzian, nicht vergessen hatten mitzubringen, so ward es ganz fidel. Aber als frommes Dirndl und brave Steirer beteten die Leute am Abend, dass das Rettungswerk ganz gelingen möge am morgigen Tage zur frohen Rückkehr ins heimatliche Dorf. War recht notwendig, das Beten. Ganz außer der Art brachte der Stefanitag statt der üblichen steifen Kälte warmen Föhn und Regen. Die armen Leuteln brauchten eine Ewigkeit, bis sie aus dem Talkessel draußen waren, denn Schritt für Schritt sanken sie bis an den Hals in den aufgeweichten Schnee. Und kaum hatten sie den Höchststein im Rücken, da löste sich hoch oben in den Wänden ein Schneeball, es rutscht die furchtbare Masse, der Lahn geht ab mit Donnergeroll, alles mitreißend, was ihr im Wege steht. Im Nu war die Hütte verschwunden, die den Gürgel beherbergte über Weihnachten, alles zermalmt, vernichtet. Die Pergantschen Schwagerin, in Klammern Sennerin, fand die Trümmer kaum mehr vor, wie sie hinaufkam, 8 Tag vorm Almfahren. Und so oft der Bauer die Pergantschen Hütte aufbaute, allemal nimmt sie ihm eine Lahn wieder weg. Bloß voriges Jahr nicht, weil der bockbeinig gewordene Bauer die Hütten so miserabel wie möglich errichtete. Da ward sie der Lahne zu schlecht, und die Pergantschen Hütte ist stehen geblieben seitdem. Ende von Weihnachten im Gebirg, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau, November 2024.